WDR 3 Hörspiel. Freitag ist, Sie wissen das, Krimizeit im WDR 3 Hörspiel und damit heute herzlich willkommen zu einem Fall, der in einer Mennonitengemeinde in Bolivien aufzuklären ist. Von der Drogenfahnderin Marta Casasola, die von diesem Einsatz gar nicht begeistert ist und findet, dass hier alle noch leben wie im vorvorletzten Jahrhundert. Der älteste Geistliche wurde von einem Traktor überrollt und offenbar war es kein Unfall. Martas Glück, ihr Assistent hat selbst mennonitische Wurzeln, was sich bei den Ermittlungen als sehr hilfreich entpuppt, denn sie stoßen auf ein Netz von strenger Moral und religiöser Bevormundung. Kind, wie kannst du so weitermachen? Danach, so wie immer schon, Mutter. Et kaum nicht, Johanna. Et aber, Mutter. Er hätte gewusst, wie es weitergeht. Glaube ich nicht. Ich habe Angst, Kind. Wenn das einer aus dem Dorf war. Bestimmt nicht. Anne, du musst über diese Sache mit deinem Mann sprechen. Niemals nicht. Antichrist von Anja Herrenbrück. Regie Thomas Leutzbach und Anja Herrenbrück. Wenn nicht immer diese Drogentoten dazwischen kämen, könnte ich schon längst zu Hause sein, Guillermo. Bei einem schönen Rocoto Relleno. Heute kocht mein Mann. Das ist selten genug. Rocoto Relleno? Sag bloß, das kennst du nicht. Dann machen wir, dass wir hier rauskommen. Du kommst mit mir. Martha, das ist sehr lieb, aber ich glaube... Es ist natürlich ein bisschen scharf, aber du bist ja kein Weichei, Guillermo. Was? Es ist ein Spezialgericht aus Arequipa. Alejandros Heimat. Er kocht es wirklich gut. Also das glaube ich. Aber was ich nicht glaube, ist, dass wir jemals hier rauskommen. Nicht bis Mitternacht, nicht mal zum Essen. Digame! Entschuldigung, man sagte mir, ich müsse zu Doña Casasola. Das Doña können Sie lassen, junger Mann. Sehr schmeichelhaft. Was wollen Sie? Es gab einen Todesfall in unserem Dorf. Man sagte mir, Sie sind zuständig dafür. Wir sind hier eher für die unnatürlichen Todesfälle zuständig, Senor. Ein Mann wurde von einem Trecker überrollt. Sein Kopf ist ab. Oh, ungemütlich. In welchem Dorf? Valle Bonata. Nie gehört. Es liegt eine halbe Tagesreise von hier, gehört aber noch in den Bezirk Santa Cruz. Eine halbe Tagesreise? Ja. Er meint mit der Kutsche. Ja. Kannst du hell sehen, Guillermo? Valle Bonata ist eine dieser Mennonitengemeinden. Jesus, wo sie noch leben wie im vorvorletzten Jahrhundert? Hm. Ja, man könnte sagen, sie lehnen die moderne Technik ab. Und warum gibt es dann da Trecker? Wir sind Farmer. Wir leben einfach und bedienen uns nur einfacher Technik. Aha. Aber wie ein Farmer sehen Sie nicht gerade aus. Ich bin Prediger in der Gemeinde. Eine gute Gemeinde. Sie hat auch einen sehr guten Ältesten, von dem ich lernen durfte. Aber jetzt ist er tot. Deswegen bin ich hier. Ein toter Ältester? Afortunadamente, ein Ältester, kein Drogentoter. Bitte? Unsere Gemeinde ist äußerst friedliebend. Diese Art von Gewalt kennen wir nicht. Ich möchte, dass das aufgeklärt wird. Senor? Nikolai, Franz Nikolai. Senor Nikolai, wann ist der Mann gefunden worden? Heute nach Sonnenaufgang. Und seitdem liegt er wo? Auf dem Feld. Er ist ziemlich entstellt. Ich habe ein Tuch über ihn gebreitet. Na toll. Und da verwest er jetzt seit einer halben Tagesreise vor sich hin. Das ist doch alles bescheuert. Guillermo? Ja, Martha? Ich brauche von der Spurensicherung ein bisschen Material. Die sollen mir ein Köfferchen zusammenstellen und dann gleich ins Auto damit. In einer halben Stunde soll es an der Straße stehen, getankt und gesaugt, mit einer Schachtel Zigaretten für mich drin, einem Bocadillo Pollo und einem heißen Kaffee. Das klingt ja so, als würdest du einen Fluchtwagen bestellen und keine Streife. Soll ich vielleicht noch dazu sagen, mit laufendem Motor? Mir ist nicht zum Lachen. Ja, Kommandant. Ich muss jetzt Alejandro anrufen, dass er mir gefälligst Rocottos für morgen zum Aufwärmen übrig lassen soll. gab einen Toten in Valle Bonato. In 20 Minuten. Vielen Dank. Kommen Sie dafür in die Hölle? Wie bitte? Weil Sie mit uns im Auto gefahren sind. Sie wollen nicht verstehen. Doch, ich fange gerade erst damit an. Sehr idyllisch hier. Wo ist die Leiche? Kommen Sie. Wo sind denn alle? Bei Ihren Familien, in den Häusern, beim gemeinsamen Abendessen und beim Beten. Die meisten sind sehr verstört. Dann würde ich gern zuerst die kennenlernen, die nicht verstört sind. So habe ich das nicht gemeint. Der Älteste wurde verehrt. Guillermo, trägst du den Koffer? Ja, geht nur vor, ich folge euch. Senor Nicolai, sind Sie hier aufgewachsen? Ich kam erst vor 3 Jahren hier. Ungefähr gleichzeitig mit unserem neuen Schullehrer. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 25, Senora. Oh, Sie kommen mir erwachsener vor. Danke. Ich nehme das als Kompliment. Warum sind Sie hierher gekommen? Aus Überzeugung. Ich halte Valle Bonata für eine gute Gemeinde. Könnte jemand anderer Meinung gewesen sein? Wie meinen Sie das? Ja, ich meine Nörgler, Querulanten, Visionäre. Die gibt es überall. Peter, unser Lehrer, der hat unserem Ältesten einiges an Veränderung vorgeschlagen, was der aber abgelehnt hat. Also, was den Unterricht betraf. Was wollte er denn ändern? Er fand es nicht gut, dass die Kinder die Bibel auf Hochdeutsch auswendig sagen müssen. Sie sprechen zu Hause Plautitsch oder Spanisch. Was sprechen Sie? Plautitsch. Das ist eine Form des Niederdeutschen. Unsere Vorfahren kamen aus Europa. Aber befragen kann ich die alle auf Spanisch, ja? Die meisten. Wo bleibt denn Guillermo? Haben ihn wohl abgehängt. Na dann mal runter mit der Decke. Por Dios. Sein Kopf ist in der Tat sauber abgetrennt. Entschuldigung. Drehen Sie sich ruhig weg. Guillermo. Na endlich. Ich brauche den Koffer, den Fotoapparat. Oder nein, mach du gleich die Fotos. Oh. Oh, der sieht ja aus. Mach die Fotos schnell, er muss hier weg. Wo bleibt eigentlich der Leichenwagen? Kein Netz. Was? Ich habe hier kein Handynetz. Ich habe es gerade die ganze Zeit versucht, von jedem Punkt des Ackers aus. Nichts. Ich kann die Kollegen nicht erreichen. Haben sich vielleicht verfahren. Ist wohl überflüssig zu fragen, wie die ortsansässige Bevölkerung das Netzproblem löst. Mierda. Was soll ich denn machen? Ihn einbalsamieren? Ich fahre gerne los und halte nach dem Wagen Ausschau. Was für ein Kaff. Hier fährt sich nicht mal ein Leichenwagen her. Na gut, fahr los. Und komm ja mit den Kollegen wieder. Und jetzt Abflug. Er soll in die Stadt gebracht werden. Wir müssen ihn doch beerdigen. Senor Nicolai, dieser Mann da sieht aus, als wäre er unter einen Schleifstein geraten. Ich kann nicht glauben, dass das ein Traktor gewesen sein soll. Und solange wir nicht wissen, warum er da liegt und wer den Trecker gefahren hat, muss er genauer untersucht werden. Martha, vielleicht hilft es dir zu verstehen, dass die Traktoren hier umgebaut werden. Du bist ja immer noch da. Guck dir das hier mal an. Sie montieren Gummiräder ab und machen Stahlräder dran. Warum? Mit den Stahlrädern kommen die Farmer besser klar. Sie lassen sich einfacher handhaben und warten. Und damit man sie nicht auf der Straße bewegen kann. Um damit nicht abhauen zu können. Das hast du jetzt gesagt. Also, du weißt erstaunlich viel über dieses Leben hier. Da gab es mal so eine Art Dokumentarfilm im Fernsehen, ja. Habe ich nicht vor einer halben Stunde schon Abflug gesagt? Ja, bin schon weg. Ich frage nicht, ob ich störe, das gehört leider zu meinem Job. Marta Casazzola, Kriminalpolizei. Darf ich rein? Natürlich. Sie kommen wegen des Ältesten. Ist Ihr Mann zu Hause? Peter ist gerade bei den Hühnern. Darf ich Ihnen noch etwas von unserem Abendessen anbieten, Doña Casazzola? Warum nicht? Bitte. Es ist noch genug Weizenbrei da und Huhn in Erdnussbuttersoße. Haben Sie das gekocht? Ja, sicher. Sieht köstlich aus. Kochen tut mein Mann. Ich esse lieber. Ihr Mann? Leider viel zu selten. Aber wenn, dann kocht er göttlich. Setzen Sie sich. Ich wasche ein bisschen weiter ab, wenn ich darf. Wie geht es Ihnen mit dem Tod des Ältesten? Ein Schock. Mochten Sie ihn? Man hat ihn verehrt. Was macht so ein Ältester? Ich verstehe die Frage nicht. Na, was ist seine Rolle im Dorf? Ist eben wichtig. Kennt sich aus. Womit? Mit der Bibel? Ja. Und? Bibel kennen doch alle. Die lernt man in der Schule. Nur in der falschen Sprache. Die Sprache der Bibel. Ach so. Hebräisch. Nein. Griechisch. Also, Sie fragen besser meinen Mann, der ist Lehrer. Ich bin nur eine Frau, die schlecht Auskunft geben kann. Was arbeiten Sie? Das sehen Sie doch. Ja. Haben Sie Kinder? Nein. Da haben wir ja was gemeinsam. Warum haben Sie keine? Hat sich nicht ergeben. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie wegen des Ältesten so traurig sind. Bedrückt Sie was anderes? Der Tod ist kein Anlass zur Freude. Machen Sie sich Sorgen? Worüber? Um Ihren Mann. Warum sollte ich? Weil man ihn verdächtigt. Wer? Ach, ganz automatisch. Wenn einer stirbt, fragt man nach dem, der nicht mit ihm einer Meinung war. Ich mache mir keine Sorgen um Peter. Der Leichenwagen hält vor dem Schulgebäude. Ich nehme an, Sie sind... Peter Periboen, entschuldigen Sie die Aufregung. Dann hat Guillermo Sie geschickt und ist mit den verirrten Kollegen zurück. Ich war noch mal kurz in der Schule und... Und nicht bei den Hühnern. Bitte? Aber vielleicht begleiten Sie mich. Johanne, geht es dir gut? Was wollen Sie von dir? Sehr wohl weit der Wehr uns am ältesten Bussig wäre. In? Wie Welle nuscht schleichtet. Tjena hier. Mönch einer doch, Johanne. Tjena hier. Entschuldigen Sie, da ich das ohnehin nicht verstehe, könnten Sie das ein andermal besprechen? Ich muss zu dem Kollegen. Ja, natürlich. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Alle ganz schön durcheinander, was? Sie werden keinen finden, der nicht verstört ist. Doña... Casazzola. Er war schließlich unser Ältester und wurde sehr verehrt. Das höre ich nun schon zum dritten Mal. Weil es wahr ist. Meistens sind die Dinge, die besonders betont werden, ganz und gar nicht wahr. Die Art, wie er zu Tode kam, diese Gewalt verstört. Es kann keiner aus dem Dorf gewesen sein. Man sagt, Sie hätten kein besonders gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Wir haben in der Sache gestritten, aber niemals ohne Respekt füreinander. In welcher Sache? Die hochdeutsche Bibel. Ich hätte gerne ein paar Texte auf Plautdeutsch gelesen mit den Schülern. Brauchten Sie seine Erlaubnis als Lehrer? Wir brauchen Übereinkunft. Eine Veränderung müssen alle wollen, sonst wächst sie nicht auf fruchtbarem Boden. Ich habe versucht, ihn und die anderen zu überzeugen. War er stur? Er war gläubig. Sein Alter hat ihn den Respekt vor den Beständigen gelehrt. Und was lehrt Sie Ihre Jugend? Dass man etwas besser befolgt, wenn man es auch versteht. Wie alt sind Sie? 26. Und Ihre Frau? Älter als ich. Ein ganzes Stück älter, oder? Sie ist eine ganz wunderbare Frau. Sie ist auf alle Fälle maravillosa. Eine Schönheit. Äußerlich wie innerlich. Alles geregelt, Martha. Der Wagen ist quasi abfahrbereit. Wird aber auch höchste Zeit. So sehe ich das auch. Und wir beiden Hübschen? Haben wir schon eine Unterkunft? Ich dachte, ich fahre mit zurück. Nein, wir bleiben ein paar Tage. Sie könnten in der ehemaligen Lehrerwohnung hier in der Schule wohnen. Zwei kleine Zimmer und ein Waschraum. Da habe ich gewohnt, bevor ich mit Johanne zusammengezogen bin. Hast du ein Glück, Guillermo. Wirklich alles schon geregelt? Meine Frau bringt Ihnen gern etwas zu essen vorbei, wenn Sie möchten. Ach, das wäre ganz reizend. Ich kümmere mich darum. Martha, ich habe überhaupt nichts dabei. Kannst du dir vorstellen, wie ich rieche, wenn ich 3 Tage in denselben Klamotten rumrenne? Bei der Hitze? Zurück zur Natur. 2, 3 Tage, Guillermo. Dann fahren wir zurück. Dann stinken wir wie die Leiche da. Ja, das sagt man so über Gäste, wie Fisch. Am 3. Tag fängt er an zu riechen. Pah, Gäste. Das hier ist kein Urlaubsort. Aber es ist vermutlich zwecklos zu protestieren. Völlig zwecklos. Oh, 7 Uhr früh spreche ich nie. Du bist ein Morgenmuffel? Okay, Monada. Ich lerne dich von einer ganz neuen Seite kennen. Hat nichts mit Kennenlernen zu tun. Eher mit in Ruhe lassen. Nach einem guten Frühstück sieht die Welt ganz anders aus. Setz dich. Also hier ist mein Schlachtplan. Na, während du geschlafen hast, habe ich nachgedacht. Wer hat ihn zuletzt gesehen? Wer hat ihn oft gesehen? Was hatte er für Geheimnisse, Anliegen, Projekte und so weiter? Da wir am Tatort keine relevanten Spuren finden konnten, müssen wir die Wahrheit aus irgendeinem von ihnen herauskitzeln oder jemanden dazu bringen, einen Verrat zu begehen. Was die Obduktion ergibt, werden wir nicht so schnell erfahren. Ich vermute, er wurde einmal von hinten erwischt und als er schon flach auf dem Acker lag, enthauptet. In so einer Gemeinschaft gibt es 4 Gruppen, die zusammenhalten. Die Alten, die Jungen, die Frauen und die Männer. Das ist unlogisch. Es spricht wieder. Gracias a Dios. Das ist überhaupt nicht unlogisch. Um an Informationen zu kommen, müssen wir spalten. Und um spalten zu können, müssen wir erstmal herausfinden, welcher Gruppe sich die Einzelnen am ehesten zugehörig fühlen. Wem gegenüber sie loyal sind. Du kannst so furchtbar gnadenlos klingen, Martha. Ich fange mit den jungen Frauen an und du mit den jungen Männern. Aufgegessen? Arriba, die ersten gehen gleich aufs Feld und du machst heute den Erntehelfer. Und du? Ich binde mir ein schickes Kopftuch um und helfe beim Abwasch. Die Frauen kommen nicht so häufig aus dem Haus. Was machen sie denn abends? Nach der Arbeit? Wir lesen, dann gehen wir ins Bett. Früh. Das hier ist eine völlig fremde Welt für mich. Allein die Sprache. Sie können mir helfen. Ich bin übrigens Martha. Darf ich Johanne sagen? Ich bin fast nie in der Stadt. Würden Sie gern hinfahren? Ich wüsste nicht, was ich da suchen sollte. Angst? Wovor? Vor dem Trubel. Nein. Keine Sehnsucht. War das die Aufgabe des Ältesten? Den Leuten die Sehnsucht auszutreiben? Sie sprechen mit mir, als könnte ich verstehen, was Sie sagen. Ich bin sicher, das tun Sie, Johanne. Und wenn ich antwortete, Martha, würden Sie es verstehen wollen? Ich könnte es versuchen. Wann haben Sie den Ältesten zuletzt gesehen? Mehr als gestern kann ich Ihnen nicht sagen, Signora. Entschuldigen Sie. Macht weiter, ich bin gleich wieder bei euch. 1. Johannes 2, Vers 18 bis 23. Kinder, es ist die letzte Stunde und ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Wollten Sie etwas aus der Wohnung holen? Ich wollte mal gucken, wie das mit dem Unterricht so läuft. Ginge das? Wir sind in 5 Minuten fertig. So früh schon? Die Älteren müssen bei der Ernte helfen. Verstehen Sie eigentlich, was die da aufsagen? Das Hochdeutsche? Unwesentlich besser als die Schüler. Ich kenne mich aber mit der Aussprache aus. Die bringe ich Ihnen bei. Haben Sie mit den Schülern gesprochen über den Toten? Nein. Gut, raus mit euch. Wir sehen uns morgen wieder. Ich habe gestern vergessen zu fragen, wann Sie den Ältesten das letzte Mal gesehen haben. Das muss ich natürlich. Routine. Verstehe. Ja, es war am Vormittag. Er kam hier hereingeplatzt wie Sie. Worum ging es? Das hat er nicht gesagt. Er wollte ein längeres Gespräch führen, unter 4 Augen. Das haben wir auf den nächsten Tag verschoben. Also konnte ich nicht mehr erfahren, was er wollte, denn da war er schon tot. Das ist Unrecht. Dafür kann ich nichts. Du denkst, ich kann dafür? Alle können dafür, nur ich nicht. Peter erst recht nicht. Also muss ich es ihm auch nicht sagen. Ein Unglück. Der Älteste hätte eine Lösung gewusst. Nun ist er tot. Dafür gibt es keine Lösung, glaub mir. Der war auch nicht Gott. Immer kinderlos bleiben, Hanne. Willst du das denn? Mutter, sie still, schämst du dich nicht. Ich will nur schnell mehr von ihr. Ihr noch. Aber du musst. Wie kannst du dich noch neben ihm ins Bett legen? Wie mit ihm? Das ist allein meine Sache. Du und ich wissen es, sonst keiner mehr. So bleibt das auch. Dann ist alles Schein. Eine Scheidung will keiner sehen. Das ist unbedacht. Das ist nicht richtig. Doch, wenn man das Richtige daraus macht. Es ist ein Unrecht, das auf faulem Boden gewachsen ist. Deswegen ist es völlig egal, wie man damit umgeht. Ich bin 39, ich will meinen Frieden. Jetzt lass das Huhn, es rührt sich ja längst nicht mehr. Nicht Fotos, Dale. Wenn du wegen dieser Sache nicht in den Himmel kämst. Das ist ihre einzige Angst. Der Himmel. Der Älteste hatte recht. Womit? Das sprechende Tier. Das hat dich verhext. Mutter. Er hat es mir erzählt. Erst letzte Woche. Dass du heimlich an diesem Apparat gesessen hast mit deinem Mann. Dass euch der Himmel egal ist. Wie kann es dir egal sein? Du bist so ungehorsam geworden. Du stellst zu viel in Frage. Dein Vater und ich, ja, wir haben alles falsch gemacht. Ich war nicht die Einzige, die Radio hört. Jetzt kommt diese Frau in unsere Häuser und stellt alles auf den Kopf. Das Schlunz hier wief. Das hat nichts mit dem Radio zu tun. In diesem Dorf ist noch nie einer gestorben durch die Hand eines anderen. Gestorben nicht. Nur fast, Mutter. Fast einmal schon. War ich es, die dir das angetan hat? Du hast es nicht beim Namen genannt. Bis vor kurzem nicht. Meinetwegen gib mir doch für alles die Schuld. Ja. Hör endlich auf zu weinen. Oh, mein Ole, Mann. Kommst schon noch in dein Himmel. Komm, wir rupfen die Hühner draußen. Und dieses Schlunzchen Wief ist Kommissarin. Ihr Name ist Martha, ein biblischer Name. Erzähl ihr nichts. Aber sei anständig zu ihr. Dann wird sie uns in Ruhe lassen. Zuerst. Mir tut alles weh, Martha. Alles. Das glaube ich dir sogar. Oh, die Hölle. Ich spüre jeden Muskel. Also schieß los. Was hast du? Also die Jungs sind so bis 20. Die wollten alles wissen. Wie ich meine Ausbildung gemacht habe, was ich verdiene, ob ich zu Hause einen Swimmingpool besitze, welche Sprachen ich beherrsche, was für ein Handy ich habe, welche Hits ich gerade höre, wie es ist, für eine Frau zu arbeiten. Und, wie ist das? Es ist die Hölle, habe ich gesagt. Für eine Frau zu arbeiten ist die Hölle. Guillermo! Na also, die wissen jedenfalls, wo der Hase langläuft. Wenn die in die Stadt kommen, lassen die regelmäßig die Sau raus. So viel ist mal klar. Und wie oft ist das? Einmal die Woche, wenn sie ihr Zeug auf dem Markt verkaufen. Also kommen hier einige ab und zu raus? Wenn sie nicht rauskommen, treffen sie sich heimlich in einem alten Schuppen, drei Äcker weiter. Da wird dann das Radio laut aufgedreht und einige von ihnen haben ein vorsintflutliches Handy, auf dem sie begeistert Spielchen spielen. Netz ist sie ja nicht. Aufladen können sie es nur in der Stadt. Wie geht das mit dem Radio? Batterien natürlich. Ach, verstehe. Wie fand der Älteste das alles? Man achtet darauf, sich nicht erwischen zu lassen. Ach. Ist für dich irgendeiner von denen verdächtig? Kein Motiv erkennbar. Warum haben die Jungs so offen mit dir gesprochen? Weil ich ihnen die Wahrheit gesagt habe. Die wäre? Ich bin mit 17 aus so einem Dorf abgehauen. Wie bitte? Mein Taufname lautet Gerd Wiens, aber den trage ich seit 10 Jahren nicht mehr. Also jetzt könnte ich einen Schluck Wein gebrauchen. Ich wollte es dir früher sagen, bin irgendwie nicht dazu gekommen. Das macht mich fertig hier, das ist ein ziemlicher Flashback. Gut. Vielleicht nützt es uns mehr, als dass es mich gerade schockt. Schockt es dich sehr? Dachte, ich würde dich kennen. Ich bin so, wie du mich kennst. Kannst du mit ihnen in dieser Sprache reden, Plauditsch? Ja. Sag mal was. Eight findet dort nicht lustig. Tatsächlich. Du kannst es. Klingt ja unglaublich niedlich. Ja. Und jetzt? Also ich find's nicht dramatisch. Kein Vertrauensbruch? Schlagen wir Kapital draus. Bring mich dahin, wo sie Verbotenes tun. Ich will mir selbst ein Bild machen. Nicht besonders klug, sie jetzt schon zu verärgern? Also, wo sie mir gerade vertrauen? Ach, sie müssen mich ja nicht sehen. Du willst spionieren? Ganz genau. Aber dazu hast du doch mich. Ach, ich will es ja nur mal selbst sehen. Weil du mir doch nicht mehr vertraust. Guillermo. Ja, ja, ich versuch's. Schon besser. Was hast du da eigentlich gerade gesagt? Auf Plautitsch? Ja. Dass ich das alles nicht witzig finde. Das ist der alte Hiebert. Der ist mir auch schon aufgefallen. Was über ihn rausgekriegt? Das ist ein ziemlicher Einzelgänger. Die Leute lassen ihn in Ruhe. Dem ist alles egal. Sieht bedauernswert aus. Wie ein Vagabund. Passt gar nicht hierher. Ja, glücklich sieht er nicht aus. Spricht wohl auch nicht viel. Das ist übrigens der Schwiegervater von... Doña Casazzola. Einen Augenblick bitte. Das Doña sollten Sie doch weglassen. Tag, Signor Nicolai. Brauchst du mich noch, Chefin? Nein, geh spielen. Ich bin pünktlich zum Essen zu Hause. Guter Junge. Ja. Haben Sie schon was rausgefunden? Mein Assistent und ich finden uns gerade zurecht. Kann ich irgendwie helfen? Ich habe das Gefühl, Sie würden gern. Ist das da drüben der alte Hiebert? Der Vater von Johanna? Ja. Wann können wir den Toten beerdigen? Ach, das weiß ich erst, wenn ich zurück in der Stadt bin. Ich komme gerade von den Simons und den Wiebes. Nette Menschen. Alles so nett. Wie soll man hier einen Mörder finden? War ja Killers Thema. Es war also wirklich Mord. Ach, jetzt haben Sie mich erwischt. Unfall mit Fahrerflucht kommt immer noch in Betracht. Aber wo ist der Fahrer? Schämt sich vielleicht. Wer hat den Ältesten in den letzten Wochen um geistigen Beistand gebeten? Könnten Sie mir da helfen? Die Wiebes waren da. Warum, weiß ich nicht. Und Johanna und Elsa kamen wegen Johannes Kinderlosigkeit. Das ist kein Geheimnis. Johanna geht es von Jahr zu Jahr schlechter, weil sie Peter keine Kinder schenken kann. Auch ihre Mutter leidet sehr mit. Was hat der Älteste dazu gesagt? Er hat sie in ihrem Glauben bestärkt, dass wir das Schicksal annehmen müssen. Franz, ich muss Sie leider fragen, was Sie am Abend oder in der Nacht, als der Älteste starb, gemacht haben. Ich habe Schach gespielt. Schach? Mit dem alten Bruns. Ist das nicht ein Kriegsspiel? Wieso fragen Sie das? Weil ich gelernt habe, dass die Mennoniten Pazifisten sind. Und ich suche nach dem schwarzen Schaf. Wo finde ich Johannes Mutter, Elsa Hiebert? Doch bekannt. Mein armes Kind. Die haben alle immer nur auf Johannes Bauch gestarrt und gewartet, dass es endlich passiert. Ich habe mich so an damals erinnert gefühlt. War es bei Ihnen genauso? 5 Kinder habe ich verloren. Keins wollte in meinem Bauch bleiben. Ich war verzweifelt. Dann kam Johanna. Sie war ein Geschenk Gottes. Hatte Johanne viel Geburten? Warum ist das wichtig? Elsa, ich bin eine Frau, die auch keine Kinder bekommen konnte. Ich weiß genau, wovon wir hier reden. Aber das ist gelogen. Was ist gelogen? Wenn sie keine Kinder bekommen kann. Das könnte sicher ein Arzt feststellen. Wenn sie will, kann ich sie mit in die Stadt nehmen und... Unsinn! Hören Sie auf. Meine Tochter ist sehr wohl in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen. Das hat sich schon längst bewiesen. Was ist passiert? Warum hieß du, Elsa? Taufeile, Frage, Jan, Taufeile. Sie soll weich gehonnen. Bitte schön. Keine Frage mehr, Signora. Können Sie auch Spanisch? Keine Fragen. Das geht nicht. Der Älteste hat tot auf dem Feld gelegen. Bitte. Fragen Sie andere Leute. Haben Sie einen Vorschlag, wen? Nein. Haben Sie Enkel? Nein. Stimmt es wirklich, dass der Älteste von allen sehr verehrt wurde? Ja. Darüber, unter das Fenster. Soll ich nicht rein? Gleich. Gib her! Ich bin jetzt dran. Der Akku ist fast alle. Es ist meins. Ich bestimme darüber. Sag endlich, wo du das her hast, David. Gefunden. Wo denn? Gib her, ich klack den Highscore. Hey, wie heißt das? Es ist gut. Da ist ein Mädchen dabei. Klar. Wieso sprechen die Spanisch? Weil das cooler ist. Eva, woher kannst du das? Das macht die Musik von ganz allein. Sei vorsichtig. Seid leise. War doch nichts. Warum hat der Lehrer uns weggeschickt? Er wollte uns vor ihr schützen. Die ist komisch. Dem anderen trauen wir? Der sieht nett aus. Tatsächlich. Der Typ kann mir vielleicht helfen. Willst du wirklich weg, Hermann? Willst du dein Leben lang alles nur heimlich machen? Musik, Autos, den ganzen Kram. Da draußen sind die Frauen wie diese Kommissarin. Da draußen sind die wie Shakira, Eva. Träum weiter. Wunderschöne Frauen. So schön wie die Frau vom Lehrer. Eva ist mindestens ebenso schön. Ach, Hermann. Dreimal so. Hey, Eva gehört mir. Hey, lass mich in Ruhe. Er wollte doch nur nett sein. Geh rein. Ich schleich mich weg. Und pass gut auf das Mädchen auf. Jawohl, Kommissario. Der Älteste hat vor seinem Tod eine Reise gemacht. Ach, wohin? Nach Paurito. Das ist eine andere mennonitische Kolonie. Noch eine? Ja, es gibt hier ungefähr 10 um Santa Cruz herum. Ach, so viele sind das? Warum eigentlich hier in Bolivien? Die Wanderung der Mennoniten ist eine lange Geschichte. Sie beginnt in Europa, in Holland und Friesland. Dann Auswanderung nach Russland, danach Kanada oder Mexiko. Ach. Ja, überall da mussten sie wieder weg. Da wurde ihnen zum Beispiel die Amtssprache vorgeschrieben, die Schulpflicht, aber noch viel schlimmer, die Wehrpflicht. Weil sie dürfen ja nicht kämpfen, keine Waffen tragen. Und in Bolivien gab es billiges Land und wenig staatliche Bevormundung. Naja, und so entstanden in den 50er und 60er Jahren Kolonien von verschiedener Größe. Sie heißen Bergtal, Rheinland, Kanadiense. Ich komme aus Sommerfeld. Und besuchen die sich oft untereinander? Es gibt Zusammenkünfte. Aber eigentlich bleiben sie gern unter sich. Ich war nie in einer anderen Kolonie. Wie lange war der Älteste weg? 2 Tage. Woher weißt du das? Von David Giesbrecht, der jüngste von den dreien, die im Schuppen waren. Die anderen sind ziemlich schnell abgehauen, als ich kam. Guten Abend. Hey, weg! Los, weg! Wo findet man denn ein so schönes Handy? Auf der Straße. Na, aber dann vermisst es sicher jemand. Willst du es mir wegnehmen? Nun, ich bin Polizist. Erzähl nicht etwas. Ich muss eigentlich dafür sorgen, dass Leute ihre Sachen wiederbekommen. Darf ich es mal sehen? Nein, wichtig ist. Wenn ich es behalten darf, erzähle ich Ihnen etwas. Ach ja? Etwas, das vielleicht wichtig ist. Na, dann mal los. Ich war diese Woche mit dem Ältesten unterwegs. Er wollte jemanden besuchen. Er brauchte einen Kutscher. Der Älteste konnte das nicht. Aber du? Die älteren Jungs haben alle bei der Ernte geholfen. Da hab ich's gemacht. Wo wart ihr denn? Bei den Eltern von unserem Lehrer. Aha. Von unserem Lehrer. Interessant. Was wollte der von denen? Sich über ihren progressiven Sohn beschweren? Nein. Die Periboas fragen, ob er ihr leiblicher Sohn ist. Was? Wie bitte? Ja, das ist er nämlich nicht. Ach. Er ist ein Findelkind. Nee. Abgelegt als winziges Neugeborenes an den Pforten der mennonitischen Siedlung Rheinland. Und aufgelesen durch Julio Peribor, der früh am Morgen eines schönen Februartages nach seinen Sojapflanzen schauen wollte, um die er sich sorgte, da es ein ungewöhnlich warmer Tag werden würde. Und Julio Peribor kannte sich mit Sojapflanzen aus wie kein zweiter. Er wurde in Porrito gebraucht und gebeten, die Kolonie zu wechseln. Deswegen zogen die Periboas dahin. Und Peters Herkunft war nie wieder Thema. Sie haben ihn wie ihren eigenen Sohn großgezogen. Sie wollten ihm jeden Stress ersparen. War David bei dem Gespräch der Erwachsenen dabei? Nein. Er hat sie heimlich belauscht, weil er sich Sorgen gemacht hat. Dass der Lehrer und der Älteste keine dicken Freunde waren, war ja bekannt. Der Älteste hat danach ziemlich bald das Gespräch mit Peter gesucht. Das wissen wir. Und auch, dass es dazu nicht mehr gekommen ist. Sagt zumindest Peter. So spät noch unterwegs, Elsa? Ich habe für den Ältesten gebetet. Ich muss schnell nach Hause, ich bin müde. Was ist mit dem Kind passiert, das Johanna bekam, Elsa? Ich muss nach Hause. Nein, Sie bleiben, es ist wichtig. War es der Älteste? Hat er Johanna geschwängert? Nein, es war das Radio. Elsa, ein Radio kann keine Kinder zeugen. Doch, das kann es. Das ist doch... Was wurde aus Johannes Kind? Ist gestorben. Wann? Vor langer Zeit. Wer war der Vater? Weiß ich nicht. Woran starb das Kind? Ich bin müde. Dann werde ich Johanna fragen. Oder Peter. Sie fragen niemanden. Sie bringen Unruhe. Es ist schon so lange her. War es eine Vergewaltigung? Was dauert? Verstehe ich nicht. Wenn Sie es mir nicht sagen, werde ich Johanna fragen. Lassen Sie Johanna damit in Ruhe. Dann reden Sie. Es war das Radio. Und 5 junge Männer, ich weiß nicht wer genau. Es hat zu ihnen gesprochen, zu ihnen gesungen. Deswegen. Jeder von den 5 kann es gewesen sein. Jeder. Jeder von ihnen hat Johanna angefasst. Weil etwas sie verführt hat, das noch böser ist als die Schlange im Paradies. Angefasst, verführt. Elsa, Sie haben Johanna vergewaltigt. Und der Älteste wusste davon. Es war eine Prüfung. Er hat den Frieden wiederhergestellt. Und dann kam das Kind. Die Folgen waren doch sichtbar. Wir haben dafür gesorgt, dass es unter uns blieb. Woran starb das Kind? Ist es schon bei der Geburt gestorben? Es war zu schwach. Ganz und gar ohne Kraft. Aber es war besser so. Wo waren Sie vorgestern Abend, Elsa? Hier? Mit meinem Mann? Wir sind 2 alte Leute. Wir waren früh schlafen. Noch einen letzten Schluck Kaffee. Ein 5-Wortsatz. Und das eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Wir stecken fest, Martha. Wir kommen nicht weiter, wir werden für immer in dieser Hölle schmoren. Pacientia, mi querido. Der Älteste hat am Morgen seines Todes den Lehrer um ein 4-Augen-Gespräch gebeten. Sie haben es auf den nächsten Tag verschoben. Der Älteste musste handeln. David hatte alles mit angehört, das ahnte er. Es musste geheim bleiben. Mit wem hat David nach seiner Rückkehr gesprochen? Und mit wem hat der Älteste an dem Tag gesprochen vor seinem Tod? Ja, genau. Jemand, der nicht wollte, dass Peter die Wahrheit erfährt und der ebenfalls schnell und tödlich handeln musste? Das ist unser Mordmotiv. Aber eine Adoption? Was ist so schlimm an einem verschwiegenen Adoptionsverhältnis? Tja, da wird's haarig. Die Adoption wäre nicht weiter problematisch, alle wissen davon, aber wer ist Peters leiblicher Vater? Zuerst habe ich an den Ältesten selbst gedacht. Und dann? Na, dann daran, dass das Kind unter Umständen gezeugt wurde, die hässlich waren. Die ganze Gruppe hat sie vergewaltigt. Wir sollten uns also nicht auf den möglichen Vater konzentrieren. Sondern? Sondern auf das, was aus Mutter und Kind wurde. Alle wussten von dieser Party im Schuppen vor 26 Jahren, aber niemand wusste etwas von einem Kind. Die Hieberts erzählten Johanna, es sei gleich nach der Geburt gestorben. Das hat Elsa immer wieder betont. Das ist also gelogen? Ich zähle 2 und 2 zusammen. Ein totgeschwiegenes Kind vor 26 Jahren und ein Findelkind in einer Kolonie vor 26 Jahren. Du meinst, dieses Findelkind könnte Johannes verschlepptes Neugeborenes gewesen sein? Höchstwahrscheinlich. Wenn das stimmt, dann könnte Peter Periboa also... der Sohn von Johanne sein. Mirda. Wir haben 3 Tatverdächtige. Elsa, Johanne und Peter. 4 eventuell. Den alten Hiebert noch. Es heißt, er spreche ungefähr 3 Sätze im Jahr. Aber die nicht mal vollständig und 2 davon zu Weihnachten. Bearbeite ihn. Na gut. Mordmotiv. Vertuschung eines Inzests. Wer hat zuerst gequatscht? David oder der Älteste? Und mit wem? Hanne? Willst du der Kommissarin etwas zu essen bringen? Nein. Ich wollte zu dir. Das freut mich. Und es tut mir leid, Hanne. Was denn? Dass du so viele Fragen aushalten musst, nur weil sie mich verdächtigen. Ich halte alles für dich aus. Das sollst du nicht. Es geht dir nicht gut, das sehe ich doch. Ich vermisse das Radio. Die Lesung am Abend. Die leise Musik. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Das weiß ich. Mir muss es leid tun. Wir besorgen ein neues. Warum hast du deine Meinung plötzlich geändert? Es ist falsch, die Dinge selbst dafür verantwortlich zu machen. Wichtig ist das, was hinter den Dingen ist. Wie meinst du das, Hanne? Ich würde gern wieder mit dir tanzen. Heimlich. Zu Hause in der Küche. Das freut mich. Um ehrlich zu sein, das Radio ist gar nicht kaputt. Ich habe es repariert. Willst du heute Abend tanzen? Ach, heute Abend kocht Mutter und wir sind eingeladen. Na, dann vielleicht danach. Wenn wir wieder zu Hause sind. Ja. Im Dunkeln unserer Küche. Ja, Liebster. Ich freue mich drauf. Ihr doch gesagt, dass es tot ist. Tot. Sie wird nicht weiter fragen, Hanne. Für alle ist es tot. Hättest du es nur tot gemacht, Mutter? Et kaum kein Kind totschlone. Ein unschuldig kleines Kind. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Ach, du warst zu jung, Hanne. Du hättest es gar nicht lieben können. Jetzt lieb ich es doch. Ich hätte wissen können, dass das Böse sich nicht fortschicken lässt. Dein Mann ist das Böse. Er hat dich verführt, wollte unsere Welt verändern. So hat es auch der Älteste gesehen. Peter hat dich deswegen gezwungen, den Worten des Antichristen zu lauschen, weil er selbst von ihm abstammt, weil das sein wahrer Vater ist. Mutter, genug! Du weißt nicht mehr, was du redest. Er ist nicht das Böse. Wie kommst du auf so einen Unsinn? Wer hat den Ältesten getötet, Hanne? Irgendwer! Mit dieser alten Geschichte hat das alles überhaupt nichts zu tun. Ich bring alles in Ordnung, Hanne. Du wirst nicht mehr leiden müssen. Ist das Peter? Die Schule hat gerade erst angefangen. Peter klopft doch nicht, Mutter. Dann ist sie es. Herein! Darf ich? Bitte. Nein, Hanne. Es passt gerade nicht. Meine Tochter und ich sind sehr beschäftigt, Signora. Das bin ich leider auch. Es ist schon in Ordnung. Etwas zu trinken? Sie wissen beide, was der Älteste in Paurito herausgefunden hatte. Ist das richtig? Wovon sprechen Sie? Mutter, sieh aufrichtig. Ich wollte nur helfen, Hanne. Ich wollte dich glücklich sehen, dass du das Kind wieder hast, das wir fortgetragen haben. Hättest du nie danach gefragt. Sie haben eine Katastrophe ausgelöst, Elsa, weil sie den Ältesten nach dem Kind von Johanne suchen ließen. Das Kind ist die Katastrophe. Es hätte nicht leben dürfen. Haben Sie das dem Kind nicht schon längst gesagt, Elsa? Nein, das hat sie nicht. Peter weiß nichts. Wir machen das unter uns aus. Dabei hat der Älteste bloß gestört. Wir wissen nicht, wer ihn getötet hat, Senora. Wir haben selbst furchtbare Angst. Ich war die ganze Nacht bei meinem Mann. Na ja, Männer lügen für ihre Frauen. Manchmal töten sie auch für sie. Ach, Jan weiß von gar nichts. Er weiß nur, dass er damals ein kleines Kind in die Kolonie Rheinland gebracht hat. Sein einziges Enkelkind. Seitdem hat er nie wieder darüber gesprochen, kein Wort. Lass keinen mehr rein, Hanne. Wir müssen noch mit der Arbeit fertig werden. Herein! Es tut mir leid, aber ich muss dringend mit meiner Kollegin sprechen. Ausgerechnet jetzt, Guillermo? Ich sagte doch, dass... Es hat einen weiteren Toten gegeben, Martha. Kommst du bitte? Wer? Nicht hier. Wer? Martha? Sag's. Der Lehrer. Wir sollten sie von ihm wegbringen. Was vermutest du? Ich tippe auf Gift. Rattengift oder so. Riech mal an ihm und guck in seine Augen. Die Einblutung. Kumarin vielleicht? Er muss es schon gestern Abend zu sich genommen haben. Du meinst Selbstmord? Ein Geständnis vielleicht? Hast du einen Abschiedsbrief gefunden? Nein. Also ich glaube, das arme Schwein hier wusste von gar nichts. Warum bist du dir da so sicher? Gift ist ein Frauending. Der hätte sich erhängt oder so. Na, sie war es ja wohl nicht. Guck sie dir an. Das Stichwort ist beschützen. Und zwar in beiden Mordfällen. Peter, der alte Hebert, Franz, ach, das sind doch nur Randfiguren. Bist du dir bei Franz sicher? Der war mal wieder auffällig schnell zur Stelle hier. Wie ein Aasgeier. Johanna, seien Sie vernünftig. Nehmen Sie Abstand, so schwer es fällt. Aber sonst nehmen Sie noch etwas von dem Gift auf. Das ist egal. Nichts ist mir wichtig. Er war ein guter Mann. Meiner. Gestern haben wir wieder zu tanzen angefangen. Lassen Sie mich bitte bei ihm. Deswegen haben Sie auch den Ältesten getötet. Er sollte Sie bei Ihnen lassen. Können Sie es wagen? Signora, lassen Sie bitte meine Kollegin ihre so Arbeit machen. So einen Moment! Es gibt leider keinen besseren. Wie kommen Sie auf so eine absurde Idee, Signora Casazzola? Bei allem Respekt vor Ihrer Arbeit, aber Johanna ist sicher nicht in der Lage, jemanden zu töten. Franz, bitte. Ich kenne Johannas Geschichte. Ich kann sie Ihnen erzählen. Ja, darum betteln Sie doch schon eigentlich seit Tagen. Lass ihn los, Johanna. Komm mit mir. Lass mich in Ruhe, verschwinde! Wussten Sie, dass Johanna und Peter Mutter und Sohn waren? Schreien Sie es doch gleich an die Kirchentür! Wovon spricht sie? Still! Antworten Sie ihm, Johanna. Ich hätte es so ertragen. Allein. Hätte damit gelebt. Auch ohne gemeinsame Kinder. Aber der Älteste wollte das nicht. Er wollte es Peter unbedingt sagen. Da haben sie ihn aufs Feld gelockt. Ein letztes Vier-Augen-Gespräch. Nicht hier in Valle Bonata, hat er gesagt. Johanna! Die Sünde nicht hier, mitten unter uns in dieser Kolonie. Er ließ mich einfach stehen mit den Worten, er habe keine andere Wahl. Nein, Hanne, erzähl keine Märchen. Peter hat den Ältesten überfahren, er wusste es doch längst. Ich habe es ihm gesagt, damit er fortgehen kann, freiwillig. Du lügst, Mutter. Peter hat niemanden getötet. Er hat überhaupt nichts gewusst. Aber wir beide sind schuldig. Ich habe den Ältesten getötet und du, mein Mann, dein Enkelkind. Er war ein Fremder. So kam er her. Du hast ihm heimlich Gift untergemischt. Gestern, beim gemeinsamen Abendessen, hast es mir gerade eben in meiner Küche gesagt. Ein Fremder. Er wollte nicht wieder gehen. Ich werde alles in Ordnung bringen, Kind. Hast du gesagt? In eine Ordnung, die du für richtig hältst. Aber das hört auf. Augenblicklich. Dass immer nur irgendeine Ordnung hergestellt wird, die eigentlich keiner mehr für richtig hält. Antichrist. Von Anja Herrenbrück. Guillermo, so schweigsam? Sehnst du dich nach der körperlichen Arbeit an der frischen Luft? So frisch war die Luft da nicht, oder? Also ich fand's herrlich. Diese Ruhe. Ich habe diese Sehnsucht gespürt nach... Nach was? Körperlicher Arbeit? Hättest du haben können. Nach so einer heilen Welt. Daran ist auch irgendwas gut. Die Stadt ruft definitiv nach mir. Sí, claro. Die Drogentoten, die Aktenberge... Du kannst einem wirklich jedes Heimweh verderben, Martha. Hansi Jochmann als Martha Casazzola, Rick Okon als Guillermo Valdez, Anne Moll als Johanne Periboa, Peter Miklusch als Peter Periboa, Erika Skrotzki als Elsa Hiebert und Barnaby Metschurat als Franz Nicolai. In weiteren Rollen Maxim Brühl, Sam Gerst, Elisabeth Junke, Valentin Steffen und Frieda Venus. Oh, wir haben wieder Netz. Jetzt kann ich Alejandro anrufen. Ich mochte Johanne. Den Ältesten hätte ich an ihrer Stelle auch abgemurkst. Guillermo. Ja, das sage ich ja nur dir. Man kann das Unrecht nicht mit Unrecht bekämpfen. Ja, Chefin. Ich werde meine Eltern besuchen. In der Siedlung, in Sommerfeld. Mich ein bisschen mit meiner Vergangenheit beschäftigen. Wegen der Flashbacks. Du hast recht. Es ist auch schön da. Jedenfalls so, wie ich es als kleiner Junge in Erinnerung habe. Wie lange hast du sie nicht gesehen? Seit ich weg bin, mit 17. Weißt du, wohin ich gehe? Na, zu Alejandro. Zu einer schönen Portion Rocotto Relleno. Und dann rufe ich den Kommandanten an und bitte ihn um Sonderurlaub. Nach den 3 Tagen, Guillermo, haben wir uns beide das verdient. Da müssen die Toten eben mal warten. Don't is in a good idea. Technische Realisation Jean Schimschak. Regieassistenz Anna-Maria Butt. Regie Thomas Leutzbach und Anja Herrenberg. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.